okay. Yeah. Gott vergib mir meine Sünden und den Schmerz, den ich tat. Ich brachte Menschen in Gefahr, der Lebensstil war hart. Die Umstände machten mich zum Einzelkämpfer über den Tag. Die Einstellung ändert sich nach so viel Verrat. Ich denke sehr viel nach, alles läuft in Slow-Mo. Mein Leben geht an mir vorbei, alles war No-Ho. Ich rauch mein Gras, denke nach, was ist bloß geschehen. Wem kann ich doch vertrauen, haben sie's auf mich abgesehen? Ich weiß es nicht. Diese Paranoia macht einen krank, alles kommt auf dich zurück, wie ein scheiß Boomerang. Irgendwann erkennst du alles um dich rum, siehst die Welt mit anderen Augen und du weißt, du warst dumm. Vieles lässt sich nicht rückgängig machen, es ist geschehen. Es ist nicht einfach, doch man muss vergessen und gehen. Unsere Fehler kommen auf uns zurück, so wie die guten Taten. Ich bereue so viele Dinge und konnte es nicht mal sagen. Das ist das Leben und das, was wir daraus machen. Es gibt Höhen und Tiefen, sie machen uns erwachsen. Wir bekommen nichts geschenkt, das Leben ist nicht leicht. Jeder bekommt, was er verdient, es ist immer gleich. Das ist das Leben und das, was wir daraus machen. Es gibt Höhen und Tiefen, sie machen uns erwachsen. Wir bekommen nichts geschenkt, das Leben ist nicht leicht. Jeder bekommt, was er verdient, es ist immer gleich. Ich war abhängig von der dunklen Seite, die mich prägte. Die Kindheit war nicht immer schön, was mich bewegte. Der Scheiße zu entkommen, mein Wille nachzugehen. Ob es richtig oder falsch war, konnte ich nicht sehen. Gelenkt durch die Umstände und den Hass in mir, lernte ich das Leben spüren und es verpasste mir einen Schlag in den Magen. Ich brach und lagte da, es dauerte eine Zeit, bis ich es selber sah. Die Kunst liegt darin, aufzustehen und stehen zu bleiben, den Weg nach vorn zu gehen. Die Zeit kann Wunden heilen, der Glaube an Gott kann helfen und die Kraft geben, die dunkle Seite zu bekämpfen und zu überleben. Jeder Mensch macht Erfahrung, wächst mit der Zeit. Viele sind schon krank, nur geprägt durch ihr Leid. Deshalb bin ich froh und sehr dankbar für mein Leben. Ich hab den Hass so satt, ich will ein glückliches Leben. Das ist das Leben und das, was wir daraus machen. Es gibt Höhen und Tiefen, sie machen uns erwachsen. Wir bekommen nichts geschenkt, das Leben ist nicht leicht. Jeder bekommt, was er verdient, es ist immer gleich. Das ist das Leben und das, was wir daraus machen. Es gibt Höhen und Tiefen, sie machen uns erwachsen. Wir bekommen nichts geschenkt, das Leben ist nicht leicht. Jeder bekommt, was er verdient, es ist immer gleich. Das ist das Leben und das, was wir daraus machen. Es gibt Höhen und Tiefen, sie machen uns erwachsen. Wir bekommen nichts geschenkt, das Leben ist nicht leicht. Jeder bekommt, was er verdient, es ist immer gleich. Das ist das Leben und das, was wir daraus machen. Es gibt Höhen und Tiefen, sie machen uns erwachsen. Wir bekommen nichts geschenkt, das Leben ist nicht leicht. Jeder bekommt, was er verdient, es ist immer gleich.